Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute machen wir mal eine ganz kühle Sendung. Heute reden wir über Eis. Wir reden über Eiszeiten und wir wollen die Frage stellen, wie kommt es zu Eiszeiten? Wie kommt es überhaupt dazu, dass auf unserem Planeten immer mal wieder größere Teile der Erdoberfläche von Eis bedeckt sind? Also ist die Frage heute, wie kommt es zu Eiszeiten? Und natürlich höre ich schon einige, die sagen, jetzt kommt der mir mit Eiszeiten. Eiszeiten. Wir sind doch im Bereich, in der Zeit des Global Warming. Alle reden davon, dass es wärmer wird. Jetzt kommt der mir mit Eiszeiten. Nee. Ich meine, am Ende der Sendung werden wir schon nochmal dahin kommen. Aber wenn man versteht, wie Eiszeiten entstehen, das ist ja ein globales Phänomen, denn offenbar sind ja früher zumindest große Teile des Planeten von Eis belegt worden. Wenn man versteht, wie dieses globale Phänomen entsteht, dann versteht man mehr über das Wetter. Und wenn man mehr über das globale Wetter versteht, dann versteht man vielleicht auch, wie es zum Global Warming kommt, ob wir Menschen einen erheblichen Einfluss darauf haben oder ob es sich um rein natürliche Phänomene... Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will hier niemandem das Wort reden, jetzt in Zukunft weiterhin Treibhausgase und so weiter in die Atmosphäre zu blasen. Aber man muss erst mal wissen, wovon man spricht, bevor man anfängt vorzuschlagen, was können wir mit dem Wetter in Zukunft tun, beziehungsweise worüber müssen wir uns schützen. Also wir reden über Eiszeiten. Wir gehen zurück und zurück und zurück. Wieso eigentlich? Wir leben in einer Eiszeit. Meine Damen und Herren, jetzt ist Eiszeit. Warum? Weil auf unserem Planeten Eis existiert. Das war nicht immer so. Sie werden lachen. 80% der Erdgeschichte waren völlig eisfrei. Da gab es überhaupt kein Eis. Nichts. Gar nichts. Erst seit rund nur 3 Millionen Jahren gibt es auf unserem Planeten wieder jede Menge Eis. Naja, jede Menge kann man nicht sagen. Es sind ein paar Prozent. 10% der Erdoberfläche sind von Eis bedeckt. Na, also Sie wissen das natürlich. Antarktis, der Südpol unten, da gibt es unter dem Eis Land. Das ist eine wichtige Sache, merken Sie sich das, wenn wir gleich noch dazukommen. Am Nordpol ist das Eis auf Wasser, da ist also Meer vereist. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie haben wir es? In der Antarktis ist das Eis 4 Kilometer dick, fast 5 Kilometer an einigen Stellen. Das Grönlandeis ist immerhin 3,7 Kilometer dick, das sind also schon massive Eisflächen. Wenn man das alles schmölze, beachten Sie den Konjunktiv, wenn man das alles schmölze, dann würde der Meeresspiegel sich ungefähr um 80 Meter erhöhen. Also wir leben zurzeit in einer Eiszeit, weil erhebliche Mengen der Erdoberfläche mit Eis bedeckt sind. War das schon immer so oder woher weiß man das überhaupt, ob es früher schon mal Eiszeiten gegeben hat? Naja, wie entsteht Eis? Fangen wir mal damit an. Na, wie entsteht Eis? Ja, nicht mit dem Kühlschrank, nein. Eis entsteht auf Land genau dann, wenn es mehr schneit, als Schnee verdunstet oder schmilzt. Ist ja klar. Wenn nämlich kein Schnee übrig bliebe, könnte der natürlich nicht zu Eis zusammengepresst werden. Wenn das aber so ist, wenn also Schnee übrig bleibt und immer mehr und mehr Schnee aufeinander drückt, dann entsteht Eis. Wenn Eis nun zunehmend unter seinem eigenen Gewicht anfängt, sogar an seiner Unterseite, nämlich da, wo das Eis, Sie denken, worauf ich hinaus will, an die Gletscher, wenn also das Eis richtig zusammengepresst wird, dann wird es sogar flüssig. Dann wird es wieder unten an der unteren Kante dieser Eisflächen fängt es an, sich zu bewegen, weil das wie ein Gummifluss auf der Oberfläche läuft. Und diese Eisfelder hobeln praktisch die gesamte Oberfläche ab. Da wird also weggehobelt und wo gehobelt wird, da fallen ja bekanntlich Späne. Immer dann nämlich, wenn diese Eismassen sich zurückgebildet haben, dann blieben die Späne übrig. Was man also sieht von Eiszeiten sind große, flache Gebiete und hinter diesen Gebieten aufgeschüttete, ja, sogenannte Endmoränen. Klassischer Fall hier in Bayern, das Alpenvorland. Ne? Da kamen die Gletscher von den Alpen und die haben also das alles zusammengeschoben und das Alpenvorland ist übrig geblieben von Eis. Es gibt aber noch riesengroße Bereiche in Kanada, in Südafrika und in Indien, die alle davon berichten, dass es früher gewaltige Eiszeiten gegeben haben muss. Hat es gegeben. Aber der größte Teil der Erdgeschichte war völlig eisfrei. Die Eiszeit, an der wir jetzt teilhaben, das ist eine, die, sagen wir mal, so vor grob 3-4 Millionen Jahren angefangen hat. Das kann ich Ihnen sagen. Das waren hochinteressante Vorgänge, die sich damals abgespielt haben und die dafür möglicherweise zuständig sind, dass wir heute oder dass es überhaupt zu Eiszeiten kommt. Also 3,4 Millionen. Vor 250 Millionen Jahren gab es die letzte Eiszeit davor. Also sind 250 Millionen Jahre vergangen. Vor dieser Eiszeit sind aber also Ewigkeiten an Jahren vergangen, bis da eine Eiszeit war. Das weiß man eben von diesen Erscheinungen, die man an der Erdoberfläche messen kann, beziehungsweise erstmal beobachten kann, macht man eine Altersbestimmung und dann stellt man fest, Donnerwetter, die erste Eiszeit, von der wir wissen, die war vor 2,3 Milliarden Jahren. Und dann war eine Milliarde Jahre nichts, gar nichts. Es kam nicht zu regelmäßigen Vereisungen. Ja, wo man zum Beispiel denken könnte, ach, eine Eiszeit, das hat was damit zu tun, dass die Sonne sich irgendwie durch was durchbewegt, regelmäßig bei ihrem Weg um das Zentrum der Milchstraße, oder dass die Erde sich mit irgendwelche astronomischen Gründe dafür verantwortlich sein könnte, die regelmäßig kommen. Nix, nix. Eine Milliarde Jahre. Ja. Und jetzt hier zum Beispiel, letzten 250 Millionen Jahre, da ist der Dinosaurier gekommen und wieder verschwunden. Das konnte der natürlich auch, weil es war so warm, der hatte überhaupt keine Probleme, was zu finden. Also die Vegetation war sehr angenehm. Temperaturen waren im Wasser zum Beispiel 20 Grad mehr als heute. 20 Grad mehr, das müssen Sie mal überlegen. Also wenn Sie ans Mittelmeer fahren und haben da 22 Grad, das Wasser fängt ja fast an, also es war sehr, sehr warm. Es war sehr, sehr schwül, das Wasser ist also sehr verdampft. Naja, das sind alles Prozesse, die man zu dem größten Teil der Erdgeschichte ansammeln kann. Also warme, angenehmes, stabiles Klima. Und dann passiert sowas wie die Eiszeit. Was passiert da? Was ist da los? Ja? Also, schauen wir uns das mal genauer an. Fragen wir erstmal, woher wissen die denn das überhaupt? Wie das Klima gewesen sein kann oder gewesen sein soll vor 250 Millionen Jahren? Müssen wir einen Moment zurückgehen in die Kernphysik. Isotope. Ein Isotop ist ein Atomkern. Also Atomkern war ja die Sache mit Protonen und Neutronen. Na? Also jeder ordentliche Atomkern hat genauso viele Protonen, positiv, wie Neutronen, die sind neutral. Ne? Um den Atomkern herum fliegen die Elektronen, damit das ganze Atom neutral ist. So weit, so gut. Ein Isotop hat nun entweder mehr oder weniger Neutronen. Also nicht die Ladung verändert sich im Kern, sondern die Anzahl der Neutronen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass ein Isotop, was mehr Neutronen hat, das Isotop ist schwerer. Ja, ist klar. Der normale Atomkern hat normale Anzahl an Neutronen und ein Isotop zum Beispiel von Sauerstoff. Es gibt von Sauerstoff das O16, das sind also 8 Neutronen im Kern. Und dann gibt es ein O18, das sind 10 Neutronen im Kern. 2 Neutronen mehr, aber das macht den Unterschied aus. Denn, was sehen wir? Die Isotope, die schwerer sind, ja, die werden schwerer verdunsten. Die kommen schwerer raus aus dem Meerwasser. Dafür fallen sie aber auch schneller wieder runter. So. Aufgemerkt, Meerwasser verdunstet mit einer bestimmten Anteil von leichten und schweren Anteilen eines Stoffes, wie zum Beispiel Sauerstoff. Regnet sich über dem Meer wieder ab, teilweise. Was fällt da weg? O18. Fällt nämlich zuerst mal wieder ins Wasser runter. Der leichtere Anteil bleibt aber in der Luft, in der wassergeschwängerten Luft, und kommt dann irgendwann am Pol als Regen runter, beziehungsweise als Schnee. Was also passiert, wenn zunehmend das Klima sich verändert, ist, dass das Verhältnis der Isotope sich verändert. Die schweren werden früher abgeregnet, deswegen ist das Eis angereichert mit leichten Atomkernen. Haben Sie es verstanden? Die schweren fallen früher runter, deswegen ist der Regen, beziehungsweise der Schnee, der dann auf den Polen runterkommt, ist angereichert mit leichten Atomkernen. Und aus dem Verhältnis der schweren zu den leichten Atomkernen lässt sich nun unglaublich genau die Temperatur messen. Das ist praktisch wie ein Thermometer. Ja, und auf diese Art und Weise stellt man also fest, wie sich das Klima auf der Welt verändert hat. Da sind Sprünge dabei. In den letzten 3-4 Millionen Jahren hat es zum Beispiel immer mal wieder Sprünge gegeben. Innerhalb von 10 Jahren sprang die Temperatur um 14 Grad. Also das wäre jetzt, in unserer heutigen Zeit wäre das gewaltig. Wir würden das sehr, sehr merken, wenn jetzt die Temperaturen auf einmal schlagartig innerhalb von 10 Jahren, die Durchschnittstemperatur, um 14 Grad fallen würde. Das wäre eine Katastrophe für die Weltwirtschaft. Wir würden viel mehr Erdöl verbrauchen, weil wir natürlich viel mehr heizen müssten im Winter. Das wären sehr, sehr lange Winter. Möglicherweise würde es zu einer ziemlich starken Vereisung der Alpen kommen und so weiter. Aber diese Sprünge kennt man. Also das Wetter scheint in den Eiszeiten wesentlich instabiler zu sein als in den Warmzeiten. In den Warmzeiten, wie sie so sanft ruhen, die Toten. Ja. Über Jahrmillionen, zig von Jahrmillionen, ist die Temperatur praktisch völlig konstant. Und nur in einer solchen konstanten Treibhauswärme konnten sich solche Viecher wie die Dinosaurier eigentlich erst richtig entwickeln, weil die mussten ja fressen, die Hülle und die Fülle. Aber wo war ich stehen geblieben? Genau. Wie kommt es zu Eiszeiten? Also halten wir noch mal fest. Es gibt keine Regelmäßigkeiten bei den Eiszeiten. Aber früher, zum Beispiel vor 18.000 Jahren, gab es die letzte Kaltzeit. Wir sind zwar jetzt in einer Eiszeit, aber wir sind in einer Warmzeit einer Eiszeit. Nee, also nochmal. Eine Eiszeit besteht aus Kaltzeiten und Warmzeiten, im Gegensatz zu einer Nicht-Eiszeit, die besteht nur aus Warmzeiten. Wir sind in einer Warmzeit, weil zurzeit ist es wärmer als vor 18.000 Jahren, da war es nämlich eine Kaltzeit. Vor 18.000 Jahren zum Beispiel musste sich der Franzose keine Gedanken machen, wie er nach Großbritannien kommt. Da gab es nämlich keinen Kanal. Warum? Weil Europa war völlig vereist, also große Teile von Europa waren vereist. Die Gletscher gingen runter bis nach Dänemark, ja? Also vom Norden runter bis nach Dänemark, vom Süden von den Alpen zum Beispiel bis weit in den mittleren Bereich Deutschlands. Und dadurch, dass so viel Wasser in Eis gespeichert war, sank der Meeresboden. Also die Meeresboden sank nicht, sondern die Meeresoberfläche sank. Ja, also die Wasseroberfläche sank runter. Und zwar um 120 Meter. Das heißt also, Bereiche wie zum Beispiel hier die deutsche Nordsee, ja, war alles Land. Die ganze deutsche Bucht, großer Teil der deutschen Bucht, war alles Land. Und wie gesagt, der Franzose hatte kein Problem, mal eben nach Großbritannien zu gehen und dort ein lauwarmes Servicia zu trinken. Quatsch. Also vor 18.000 Jahren hatten wir eine ganz massive Eiszeit in Europa und es war deutlich kälter als heute. Und diese Eiszeit, diese Kaltzeit vor 18.000 Jahren ist ein Teil dieser quartären Allzeit, die vor 3-4 Millionen Jahren begann. Warum ist die so? Das hat damit zu tun, dass Nordamerika und Südamerika zusammengestoßen sind. Also die Plattentektonik spielt eine ganz wichtige Rolle, denn dadurch sind die äquatorialen Meeresströmungen gestoppt worden. Das Wasser konnte nicht mehr am Panamakanal vorbei, sondern musste in Richtung Norden wegfließen. Es hat damit zu tun, dass Indien gegen Asien sich schiebt und Tibet hochgehoben hat. Und es hat damit zu tun, dass ein großer Landkontinent seit ungefähr 40 Millionen Jahren ganz langsam über den Südpol gelaufen ist. Das sind die wesentlichen geophysikalischen Gründe dafür, dass ein Planet vereist. Ja. Das ist der wesentliche Punkt. Land über den Polen, also in dem Fall am Südpol, die Veränderung der Meeresströmung ist ganz, ganz wichtig und die Veränderung von Luftströmung ist ganz, ganz wichtig. Also Indien, also Sie wissen das ja vielleicht, ich gucke hier auf meine Fingernägel, ich habe mir das so gemerkt, die Kontinente, die Kontinentalplatten bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der Fingernägel wachsen. Also sind ja immer nur so ein paar Zentimeter im Jahr. Aber das reicht natürlich über die Millionen Jahre aus, um ganz gewaltige Veränderungen auf diesem Planeten hervorzurufen. Nicht nur in der Landverteilung, nicht nur in der Wasserströmung, sondern natürlich auch im Klima. Das sind so die ganz groben Gründe dafür, dass es auf unserem Planeten zu Eiszeiten kommt. Es mag einen astronomischen Anteil geben, nämlich die Lage der Erddrehachse, aber die lässt sich kaum nachweisen, denn die Eiszeiten sind sehr unregelmäßig und sie zeigen vor allen Dingen eins: Das Wetter ist eine unglaublich instabile Angelegenheit. Ja, gerade diese Sprünge, die innerhalb von 10 Jahren solche Temperaturänderungen von bis zu 14, 15 Grad bedeuten, das wäre eine absolute Katastrophe, wenn uns das heute passieren würde. Und wir müssen sagen, um wieder auf das Global Warming vom Anfang zurückzukommen, wir müssen aufpassen. Ja? Oder um es so zu sagen, der Homo sapiens erkennt das Richtige, tut aber manchmal das Falsche.